Wir starten in die Nacht mit Musik von Gustav Gunsenheimer aus Niederschlesien, der lange Jahre als Lehrer und Kirchenmusiker in Schweinfurt wirkte. Gunsenheimer komponierte Kantaten, Motetten, Bläsersätze, Orgelstücke und Orchesterwerke. Hier sein Konzert Nummer 1 für Klavier, Pauken und Streichorchester mit den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter Oliver Feder. Thank you. Gustav Gunsenheimer und sein Konzert Nummer 1 für Klavier, Pauken und Streichorchester. Oliver Weder dirigierte die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt. Seinen japanischen Liederzyklus stellt uns nun der Südafrikaner Ernst Ueckermann vor, ausgebildet unter anderem an den Musikhochschulen von Würzburg und Freiburg. Es singt die Sopranistin Elisabeth Grimm, der Komponist selbst spielt Klavier. Thank you.

Musik für fünf. Ein Quintett für Bläser von Helmut Bieler in einer Aufnahme mit Karl Kolbinger, Fagott, Kurt Richter, Horn, Eduard Brunner, Klarinette, Kurt Kalmus, Oboe und Max Hecker, Flöte. In den USA galt er als einer der bedeutendsten Schöpfer jüdischer Synagogalmusik im 20. Jahrhundert. In Deutschland ist er nahezu vergessen. Herbert Fromm, vor 120 Jahren in Kitzingen geboren und vor 30 Jahren verstorben. Fromms Sonate für Klavier nach einer sephardischen Hymne intoniert der Pianist Kolja Lessing hier im Concerto Bavarese. Thank you. Das war die Sonate für Klavier nach einer sephardischen Hymne von Herbert Fromm, gespielt vom Pianisten Kolja Lessing. Der 1952 in der Oberpfalz geborene Jeff Baer gibt gleich vier Schlagzeugern eine Bühne mit seinem Stück Quadrolock. Es trommelt das Residenzquartett München. Thank you. Das Residenzquartett München bot das Stück Quadrolog von Jeff Baer 2003 in der Würzburger Musikhochschule. Den großen Schlusspunkt hier im Concerto Bavarese setzt Wolfram Graf, der an der Universität und der Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth unterrichtet. Grafs Suite Symphonique für Flöte und Klavier spielen Martin Seel und Chie Honda. Thank you.